so wird dein Wort und Wahrheit offenbar und stellet sich im höchsten Glanze dar. Dass du vor deine Kirche wachst, dass du des heiligen Wortes Lehren zum Segen fruchtbar machst. Und willst du dich als Helfer zu uns kehren, so wird uns dann in Frieden des Segens Überfluss beschieden.